Und wenn noch ein spezielles Lied, wo ich wieder mal eine Idee habe, zum Nachspielen. Es ist von mir. Und bis jetzt war es eigentlich mehr oder weniger beliebt gewesen. Aber ja, das ist auch einfach das Gegenteil da. Es ist ein Lied über nackte Tatsachen, das heisst Füdli Blut. Füdli Blut sein und Füdli Blut schwimmen, Füdli Blut singen und Füdli Blut tanzen, Füdli Blut am Füdle, Füdli Blut am Ranzen. Füdli Bürger ist rumschnorren, während die Füdli Blut meine Pflanzen güssen. Füdli Blut in der Wohnung rumschiessen, Füdli Blut geboren. Füdli Blut durch Sterben, Füdli Blut durch Schlafen, auf Füdli Blut die Gaffe, Füdli Blut am Lieben. Und der schwitzige Arsch nachher unter die Dusche schieben und dann wieder anlegen und dann wieder nackt. Kleider machen Leute, doch Charakter hat wer nackt. Was du hast, das habe ich auch, noch ein bisschen anders halt. So bin ich, so bist du, so sind wir. Füdli Blut, Füdli Blut, völlig nackt. Füdli Blut, Füdli Blut, Füdli Blut, völlig nackt. Füdli Blut im Spiegel, Füdli Blut vor dir. Füdli Blut in der Body und im FKK-Kleid. Füdli Blut am Wandern, Füdli Blut vor der anderen. Nackig im Sonnenaufgang und knackig stehst im Untergang. Füdli Blut am Musik machen, Füdli Blut am Umlachen. Der Wind pfifft an meinem Marsch vorbei, würde am liebsten immer Füdli Blut sein. Und dann wieder anlegen und dann wieder nackt. Kleider machen die Leute und Charakter hat wer nackt. Weil was du hast, das habe ich auch, nur ein bisschen anders halt. So bin ich, so bist du, so sind wir. Füdli Blut, Füdli Blut, völlig nackt. Da kann man super mitsingen. Füdli Blut, Füdli Blut, Füdli Blut, völlig nackt. Jetzt müssen wir nochmal gehen, Füdli Blut. Füdli Blut, Füdli Blut, völlig nackt. Füdli Blut, Füdli Blut, Füdli Blut, völlig nackt. Da wird die Chöre. Füdli Blut, Füdli Blut, Füdli Blut, völlig nackt. Füdli Blut, Füdli Blut, Füdli Blut. Wir sind noch nicht fertig. Völlig nackt. Füdli Blut, Füdli Blut, Füdli Blut, völlig nackt. Füdli Blut, Füdli Blut, Füdli Blut, völlig nackt. Wenn ich nicht Füdli Blut kann sein, hab ich den Füdli Blut Blues. Merci vielmals, dass ihr hier seid. Sandmann Experience.